Audiamo Plus. Wir hören uns. Kunst und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark. Oh. Also, meine Damen und Herren, heute haben wir einen neuen Gast. Wer ist es? Geo. Hallo Roland Düringer. Servus. Ja, grüß euch. Also wir haben das Bedürfnis, dich vorzustellen, und wir sehen auch ein bisschen die Unnotwendigkeit, dich vorzustellen. Aber was macht denn der Roland? Der Roland macht Kabarett und Schauspiel. Dazu ein bisschen was. Naja, also, wie würdest du dich vorstellen? Also ich sage immer, mein Name ist Roland Düringer, bin Jahrgang 1963 und ich bin freischaffender Schauspieler. Das ist das, was ich sage, wenn mich wer so fragt. Ja. Ja. Aber vom Wesen her, was ich bin, ist das eigentlich, was für mich ja der Mensch an sich ja wäre. Ich bin ein Ideenumsetzer. Also ich habe irgendeine Idee für was im Kopf und dann überlege ich mir, kann ich das mit meinen Fähigkeiten umsetzen? Und das habe ich schon als Kind gemacht. Also ich war das Kind, was eine riesige Schachtel gehabt hat mit Lego-Steinen, so wie viele andere auch. Und es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, wenn ich ein neues Lego bekommen habe, einen Bausatz, der dann sein kann, ein Raumschiff, ein Auto oder ein Auto, dass ich dann den Plan hernehme und das baue, was im Plan ist. Ich habe die Steine zu meinen anderen reingehauen und immer habe ich die Kisten ausgeladen und habe mir gedacht, was mache ich jetzt mit den Steinen, und habe alles gebaut, von Maschinengewehren, also alles. In meiner Fantasie war das das, dann hat es vielleicht nicht so ausgeschaut. Und das ist es für mich. Und das mache ich ja nach wie vor. Eine Idee für eine Geschichte oder. Ja, meistens sind es Geschichten. Es sind Ideen für Geschichten. Und dann kann man entscheiden, was ist das? Ist es ein neues Solo-Programm? Ist es ein Kinofilm? Könnte es eine Fernsehserie sein? Ein Buch ist nicht so meins, aber kann ich auch schreiben, wenn es sein muss. Das bin ich. Aber nicht nur auf der Ebene, es ist auch meine größte Freude im Winter immer, die letzten Jahre, jetzt mache ich es nicht mehr, weil ich die Möglichkeit nicht mehr so habe, dass ich mir Motorrad baue. Also dass ich irgendein Motorrad hernehme, in der OEZ oder in der neues Modell, und über den Winter das komplett umbaue, dass es nicht mehr so ausschaut, wie es original ausschaut, und was anderes wird. Und das ist ein total kreativer Prozess. Das habe ich mit einem Freund, der auch Mechaniker ist, ich bin ein Maschinenbauer, muss ich sagen. Also ich kann das ja. Ja, dann haben wir das geplant und habe die größte Freude. Und das ist ein wichtiges Wort, was ich jetzt gesagt habe: Freude. Was ist Freude? Ich habe jetzt mit einem Freund nicht mehr darüber geredet. Was ist eigentlich Freude? Das ist der Begriff Freude. Und für mich ist das wirklich, wenn ich was selber gemacht habe und dann steht das Ding. Es muss nicht fertig sein, aber in einem anderen Zustand, als es war, bevor ich daran zum Arbeiten angefangen habe, irgendwo, und ich kann mir es eine Stunde, eine halbe Stunde einfach anschauen. Ich habe das mit dem Lego einmal gemacht. Ich habe irgendwas gebaut und dann habe ich das auf mein Hochkastel im Kinderzimmer hingestellt. Und beim Einschlafen habe ich genau das Ding gesehen. Und da habe ich das Gefühl Freude. Ich war Freude mit dem, was ich heute gemacht habe. Wenn ich mir was Fixfertiges kaufe oder was nur übernimmt von jemandem, hat man vielleicht Unterhaltung, man hat einen Spaß, man kann es herzeigen, es ist irgendwie, ja, was, über was man reden kann oder so. Aber diese tiefe Freude, die empfinde ich nur, wenn ich was selber gemacht habe. Einfach am Prozess teilhaben. Der Prozess und das Produkt des Prozesses, wo ich weiß, das habe ich gemacht. Darum behaupte ich, das ist nur eine Behauptung als Außenstehender, dass jemand, der sein Geld damit verdient, mit einer Arbeit, wo er irgendwo hinkommt, in einen Raum oder wurscht wohin, egal ob er jetzt Gartengestalter ist oder Zimmerer oder Fliesenleger, um 6 in der Früh oder um 7 Uhr fängt man an und man weiß, um 17 Uhr schaut das, wo ich jetzt eingegangen bin, anders aus. Und das nehme ich mit heim. Die Veränderung, die ich praktisch auch vielleicht mit anderen zusammen gemacht habe, das macht einem glücklich. Aber wenn ich jeden Tag an einen Arbeitsplatz komme, wo relativ ein kleiner Schreibtisch ist, mit einem ziemlich großen Bildschirm, und dann tue ich 8 Stunden lang da irgendwas eintippen, und wenn ich auf die Nacht dann antrage und verlasse den Raum, er schaut genauso aus, wie in der Früh ausgeschaut hat. Und das macht nicht glücklich, glaube ich, auf Dauer. Ja. Da fällt da irgendwas. Na, es gibt da vom Hartmut Rosa, so ein Kulturphilosoph, der hat über Resonanz geschrieben. Und gibt es auch ein Buch, Resonanz, und der sagt auch so, wir brauchen Prozesse und Handwerklichkeiten und physische Dinge. Theoretisch könnte man es auch mit virtuellen Dingen haben. Und ich glaube, die jüngere Generation vielleicht hat das auch, so eine persönliche Bindung emotional zu virtuellen Dingen. Aber er sagt, das ist wichtig hier, was wir angreifen und unsere Beziehung dazu. Also kann ich nur unterschreiben. Aber wie ist es dann, ich meine, jetzt sind wir schon wieder drinnen, aber beim Kabarett, wenn man ein Stück schreibt, der Prozess, das, ich schreibe das auch auf ein Stück Papier und dann wird das immer mehr. Sehe ich dann am Abend wirklich, was ich da habe? Oder wie? Das ist leider ein bisschen anders. Mhm. Also wenn ich vor der Wahl stehen würde, wollen sie ein neues Stück oder ein Drehbuch schreiben oder wollen sie dieses Motorrad umbauen, sage ich, bitte lasst mir das Motorrad umbauen. Weil dann sehe ich jeden Tag die Veränderung. Mhm. Das siehst du nicht, wenn du was schreibst. Auch wenn sie passiert, aber es ist nicht greifbar, es ist nicht da. Und was noch dazu kommt, du weißt in dem Moment, wenn du dich hinsetzt und da irgendeine Geschichte überlegst, 70% von dem, was du dir jetzt überlegst und was du an Zeit investierst, ist für mich Missgabe. Das wird es nie irgendwo geben. Du musst aber die 70% machen, damit du die anderen 30% rauskriegst. Mhm. Also das ist wirklich ein ganz anderer Prozess. Mhm. Jetzt rede ich aber vom Schreiben. Ja. Wenn du dann hergehst und das, was geskriptet ist, egal, bis dann ein Theaterstück wird oder ein Film, dann geht es ans Handwerkliche. Und dann wird es spannend. Selbst wenn du das Stück dann einprobst, wie machst du das, wie setzt du das um? Auch wenn du an die Figuren arbeitest, Figuren entwickeln, das ist ja so mein Ding eigentlich, ja. Figuren, Menschen spielen. Das geht dann schon ein bisschen in die Richtung. Mhm. Auch wenn das Theater, wenn du das verlässt, bei der Probe noch immer so ausschaut, aber dann nimmst du trotzdem was mit heim. Es ist in dir eine Weiterentwicklung passiert von einer Sache, die sowieso in dir reifen muss. Weil du musst ja dann die Figur spielen letztendlich. Ja. Mhm. Aber ich bin eher der Handwerker, muss ich sagen. Und weil du das früher gesagt hast, Christian, dass ja die Jungen das auch machen, nur eher in der virtuellen Welt. Ich glaube nicht, dass das dasselbe ist. Nicht, weil das nicht vielleicht dasselbe mit dir macht im Kopf. Weil wenn du was jetzt am Computer was baust, du kannst ja am Computer auch was bauen oder wurscht was, eine Webseite gestalten. Ist ja wurscht, jetzt ganz egal was, da käme ich nicht so aus. Aber ist das ja ein Prozess. Der große Nachteil ist nur, du kannst nur mit dem arbeiten, was dir jemand anderer zur Verfügung stellt. Du kannst nur mit den Tools arbeiten, die dir, in dem Sinne sind meistens große Konzerne oder Plattformen, zur Verfügung stellen und du wirst in dem Moment zum Produkt. Es ist sogar beim Lego ja schon so in Wirklichkeit, muss man dazu sagen, über das wir vorher geredet haben. Was anders ist, wenn ich mache das manchmal, weil ich das sehr gern mache, wenn ich in den Wald gehe, dann sage ich, jetzt bin ich 3 Tage im Wald. Mit nichts. Messer mit, Schnur mit, Rettungsdecken mit. Dann kannst du nur mit dem, was da ist, was da auch wer anderes zur Verfügung steht. Aber es ist ein Unterschied, ob es die Natur ist, die mir was bereitstellt, oder ob das menschengemacht ist. Und dann muss ich mit dem, was da ist, einfach mit zurechtfinden und muss kreativ werden. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Und das ist, glaube ich, wird auch ein großes Thema werden, irgendwann für das, was wir überhaupt sind. Dass, jetzt verwende ich einen Begriff, den ich nicht ich erfunden habe, sondern das ist nur nachgeplappert, aber da gefällt mir so gut Daseinsmächtigkeit. Das heißt, dass ich mit dem, was ich kann, sowohl körperlich als auch geistig, mit meinen Fähigkeiten, die ich habe, einigermaßen selber mein Leben gestalten kann und überhaupt überleben kann. In dem Moment, umso mehr man an irgendwelche Netze hängt, die zwar alles einfacher machen, bequemer, dir die Möglichkeit geben, andere Sachen nebenbei auch noch machen, weil das eh von selber rennt, bist du abhängig von der Bereitstellung dieses Dings, was auch immer das ist, ob es ein Geschirrspüler ist, das ist vollkommen wurscht. Ja? Und ich habe halt immer ein gutes Gefühl gehabt, wenn ich weiß, das kann ich. Kann das. Ich muss nichts Fertiges übernehmen, sondern ich kann mit dem, was ich kann, also sagen wir so, ich kann draußen überleben. Ne? Ich würde dich da gerne fragen, weil du hast jetzt eingangs gesagt, dass du schon als Kind da einen sehr freien Umgang gehabt hast, also jetzt meine Worte, aber mit was kann ich da eigentlich alles tun in diesem Leben? Hat sich zu Beginn vielleicht eben mit dem Lego-Spielzeug gezeigt und so. Und heute scheint das noch immer so, zum Beispiel mit dem Motorrad. Und ich frage mich, ich habe das Gefühl, bei den meisten Menschen eigentlich so über die Jahre beginnt das oft frei, also wenn du Glück hast in der Kindheit, beginnt es frei und dann wird es oft enger. Und vielleicht bei dir auch, keine Ahnung, aber jetzt, wo du jetzt stehst, wenn du sagst, ne, und manchmal treibt es dich dann und dann bis 2-3 Tage in der Natur, das würden ja jetzt wirklich nicht mehr viel Leute machen. Und warum? Wahrscheinlich auch wegen der Angst. Ich glaube, ich hätte Schiss einfach. Du vielleicht auch, aber du sagst dann, na Moment, die Daseinsmächtigkeit ist mir wichtiger. Ich möchte mich hier, oder vielleicht ist da gar keine Angst, oder es ist vielleicht ganz anders. Das hat überhaupt nichts mit Angst zu tun. Ja. Also das, es ist, also Moment, aber jetzt 3 Tage allein im Wald zu verbringen, 3 Tage und 3 Nächte mit nichts, wo soll ich da sein? Man kann nur Fahrt werden und ich gehe heim. Aber es ist keine Gefahr, es ist nicht einmal Risiko ist da. Es ist eher das, wie kann ich mit mir selber umgehen. Kleber, was sagst du dazu? Die ganzen Sinne werden dann einfach geschärft. Ich kann hier eine kurze Geschichte, eine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Du kennst bestimmt diese großen Holzfässer, die man in der Natur hat, wo man drinnen boden kann. Weißt du, das ist so, so Hot ja, Tube. So. Und das machen Pärchen manchmal, die setzen sich da so ein, in so ein Schaffeboard. Okay. Und da ist finster, zum Beispiel, weil du es in der Nacht machst. Und ich habe das einmal gemacht und es hat, auf einmal war ein Geräusch da. Und ich mir gedacht, fuck, es war nicht mehr im Wald. Da kommt jetzt ein Hirsch oder was, oder ein Wildsau oder irgendwas was Krasses. So. Und wie urgefiecht, wenn man dachte, wow, das kommt immer näher, dieses Geräusch. Und dann habe ich meine Handynummer, halt die Taschenlampen eingeschaltet und dann bin ich draufgekommen, es war einfach ein Igel. Weißt du, wie ich meine, also es sind so die Geräusche, das wird ja alles, die Sinne werden ja geschärft, wenn du irgendwo draußen bist. Also es ist ja eigentlich oft gar nicht so schlimm, wie man es jetzt denkt. Ja. Nein, du wirst, glaube ich, also meine Erfahrung von der Zeit, die ich draußen verbringe, ist, dass die Sinne geschärft, sondern dass du in einen anderen Modus umschaltest. Das machst du nicht bewusst, sondern es ist in dem Moment Wachsamkeit da. Es ist eine Gegenwärtigkeit vorhanden und Wachsamkeit. Selbst im Schlaf. Also ich kann das 100%ig unterschreiben. Wenn ich draußen schlafst du damit ganz anders, als wenn du wo drinnen bist. Und du träumst auch anders. Also ich habe wirklich, wenn ich draußen bin, total schräge Träume, die aber immer durchspülen, wo ich gerade bin. Also nicht irgendwelche Albträume, dass ich irgendwo davor in einem Flieger nicht erwische oder wo auch immer, sondern ich habe schon eher oft von Begegnungen mit Tieren geträumt. In diesem Zustand von Halbschlaf, was man da ist. Ich weiß, einmal habe ich mir eine Hängematte gespannt zwischen 2 Bäumen und habe dann geschlafen. Und dann bin ich mir irgendwann in der Nacht, das glaube ich jetzt aber nicht, weil meine Hand ist so rausgehängt aus der Hängematte, da riecht jetzt irgendwas von meiner Hand. Dann bist du total gesperrt, denk mal, das ist gar nicht eine Rehe, dann bist du deppert. Ja? Das war sicher nicht, weil eine Rehe kommt nicht und riecht bei einem Menschen. Das macht es nicht, das ist so gescheit, Sandy. Ja? Aber es war für mich so real, ich war dort oder woanders bin ich gelegen, im Schlaf so drin und habe gespürt, wie irgendein Viech über mich drüber geht. Und ich bin mir sicher, da war kein Viech. Aber du trittst auf einer anderen Ebene plötzlich in Verbindung mit etwas, was du nicht verstehst. Also es erscheinen so die Waldgeister oder was auch immer. Jetzt bitte jetzt nicht, ja, nicht esoterisch, sondern einfach. Da ist einfach eine ganz andere Energie an seinem Ort, als wenn du in einem Zimmer drinnen bist oder wo viele Leute sind und so. Aber das hat ja gar nichts mit dem Thema zu tun, was wir gesagt haben, nämlich das, dass du es überhaupt machst für dich, weil du über dich selber was lernst, über deine Fähigkeiten und über deinen momentanen mentalen Zustand, der sich in so 3 Tagen draußen auch verändert. Ne, du. Ja. Aber warst du als Kind auch schon so eine Person, die gern ausgegangen ist? Ist das etwas, was schon immer in dir war? Ich wäre es gewesen. Mhm, du wärst es gewesen. Aber ich habe nicht oft die Gelegenheit gehabt, weil ich bin in Wien aufgewachsen und meine Mutter war zwar im Waldviertel und die war dann oft bei der Große dann in den Ferien und so im Waldviertel um. Und da habe ich das irgendwie ein bisschen kennengelernt. Aber sonst, eben meine Eltern, der Vater ist ja schon gestorben, Mutter ist jetzt immer der 80, der Vater war 31 Jahre und die Mutter ist ja 35 Jahre gegangen. Also denen ihre Kindheit war nur Angst, logischerweise. Wenn man es in der Zeit aufwächst, das kann nicht lustig sein. Ja. Und diese Angst vor allem, die haben sie da auf mich total übertragen. Ich bin noch dazu ein Einzelkind. Also, sie haben immer gut gemeint, aber es war halt einfach so, dass man es total beschränkt hat. In dem, was ich eigentlich gern mache oder tue. Darum bin ich dann immer so ein bisschen in eine Fantasiewelt eine geflüchtet. So eine kleine Wohnung im 10. Bezirk, Zimmerkugel, Kabinett, glaube ich, 42 Quadratmeter. Da habe ich jetzt ein ganz Kabinett gehabt, das war mein Zimmer, mein Reich. Und ich bin halt wirklich oft in einer anderen Welt gewesen. Ich war entweder der Winnetou oder war Ritter. Und ich habe das richtig durchgezogen. Ich weiß nicht, wie andere Kinder spielen. Vielleicht spielen eh alle Kinder so, aber ich habe das wirklich, ich war da woanders. Auch in der Nacht, wenn ich schlafen gegangen bin, war nicht so, dass ich mich niederlege im Bett und jetzt schlafe oder ich lese noch ein Buch oder was, sondern ich bin in einer Welt eingetaucht. Bis irgendwann eingeschlafen. Bin machen wieder nicht einschlafen können, weil es so aufregend war. Aber ich habe so immer das Abenteuer halt dann im Kopf gesucht. Weil draußen war so wenig Abenteuer. Das hat sich aber dann geändert irgendwann einmal. Aber würdest du sagen, das sind dann quasi schon die Anfänge gewesen, dass du da eine Welt dir aufbaust, wie es halt bei Schauspielern öfter mal so ist? Oder? Das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wie andere Kinder spielen. Ich glaube nicht, dass man im Kindergarten sitzt und mit den anderen Kindern sich aussieht. Du weißt nicht, wenn du so allein spielst, was machst du da, wenn du Lego baust, was redest du mit Lego oder wer bist du und so. Also das weiß ich, ich kann es nicht sagen. Es war, ist mir nur jetzt sehr, sehr auffällig, dass ich es gemacht habe. Und ich habe es auch, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Also ich war wirklich, ich habe das auch, ja, das sehr verinnerlicht, das, was ich gerade in meiner Fantasiewelt bin. Aber was man ja, glaube ich, auch sagen kann bei dir, ist, dass du diesen kreativen Output, der zieht sich eigentlich durchs ganze Leben und da passiert viel, ne? Weil da gibt es ja teilweise ein neues Kabarettprogramm pro Kalenderjahr. Also dieses kreative Verlangen, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Beschreibung ist, aber von dem, dass es dann auch ein Beruf wird, dass es dann auch etwas ist, wo man nämlich ja nicht nur das Ding verfasst, sondern es auch performen muss jeden Abend. Du hast uns vorher gesagt, da gibt es dann Aufführungen, teilweise, weiß nicht, 6 Wochen, 8 Wochen oder länger. War mal, genau. Aber das können wir dann auch noch für die Zeit danach, interessiert mich auch total. Aber ich denke mal, was macht es einmal überhaupt so, dass so viel raus möchte aus einem? Das ist ja nicht bei so vielen Menschen. Und dann, dass man es auch stemmt unter dem Performance-Druck. Gut, das sind jetzt eigentlich zwei unterschiedliche Themen, wir werden mit dem ersten anfangen. Ich probiere es aus meiner Sicht zu beantworten. Das kann nur passieren, wenn die äußeren Umstände die richtigen sind. Also ich bin sicher, es gibt in Österreich Tausende, die das besser kennten oder zumindest genauso gut wie ich, aber die haben halt nicht die Gelegenheit gehabt. Die müssen es halt woanders ausleben. Bei mir war es halt so, ich meine, es ist schon mal 1963 in Wien geboren zu sein, das ist schon mal ein Jackpot im Universum, über das braucht man nicht diskutieren. Und mein Vater war ein gelernter Schneider. Und mein Vater hat im Burgtheater gearbeitet, als Garderobe. Das heißt, der kleine Thüringer Bub, wenn der den Papa am Arbeitsplatz besucht hat, ist der im Burgtheater gewesen. Ohne sich irgendwas dabei zu denken, sondern das ist der Arbeitsplatz von meinem Vater. Mhm. Also für mich war das, was Theater ist, Normalität, das war nichts irgendwie was, oh, der Theater, nein, das war der Papa halt Arbeit. Ich habe die ganzen Burgtheater-Granden, die war ich teilweise bei du, die alle kennt, die mich kennt, egal ob der Reinke, der Mulia, den Hans Moser habe ich leider nicht mehr kennengelernt, weil den hat mein Vater zwar noch angezogen, aber dann ist der ist dann bald gestorben, der Meinrad, der Sowinetz, ja, wurscht, egal, kann man eine ganze Listen, ja. Und ich bin halt mit 6 Jahren, 7 Jahren wahrscheinlich das erste Mal im Burgtheater in einer Vorstellung dann gesessen. Schrecklich für mich. Ach so, ich meine jetzt doch, das kommt jetzt voll super war. Nein, so. Nein, überhaupt nicht, weil man muss ja sagen, wie ich da drin gesessen bin. Mein Vater war ein gelernter Schneider. Das heißt, er hat mir einen Anzug genäht. Ah, geil. Ich bin in einem Perpita-Anzug, das ist so ein schwarz-weiß karierter Stoff. Schaut aus wie von einer Matchbox-Autobahn die Stadt Zülflaggen, muss da vorstellen. So was habe ich auch gehabt. Da habe ich ein Hosel gehabt, so ein Buntfaltenhosel, ein Gilet und drüber ein Sakko. Gibt es da ein Foto davon? Nein, ich möchte gar nicht ausschließen, dass meine Mutter von dem Garnl was daheim hat. Und das Schreckliche war, neben mir ist die Mutter gesessen, im Perpita-Kostüm. Weil der Anzug war ein Rest vom Stoff, der sich ausgekommen ist vom Kostüm von der Mutter. Und so sind wir drin gesessen. Die Mutter und ich in der dritten Reihe im Burgtheater. Und ich habe mir angeschaut, Macbeth, König Ottokars Glück und Ende, Sion und Bergerac, mein Reinke. Ich habe nichts mitgekriegt, außer geschaut und das dauert jetzt noch lange. Aber trotzdem hat das was gemacht mit mir, das ist Normalität. Ja. Und dann ist aber das wirklich entscheidend in mein Leben getreten, in Form einer Person, die zugleich in großer Verbindung mit einer Sache gestanden ist. Einer der Schauspieler, der irgendwann einmal, da war ich glaube ich, wäre 10 Jahre los gewesen sei, ans Burgtheater engagiert wurde, war mein späterer Schauspiellehrer, der Herwig Seeböck. Und das war wirklich ein wilder Hund. Also der hat nichts mit diesen anderen Schauspielern gemein gehabt. Der war im Gefängnis, der war tätowiert, ja, und der ist Motorradrennen gefahren. Der ist wirklich ins Burgtheater hingekommen mit einem Opel Kadett, wo ein Anhänger drauf war und da ist die Rennmaschine hinten umgestanden, weil er am Nachmittag noch trainieren war. Und mein Vater hat mir das immer erzählt. Und ich weiß nicht, das ist was ich nicht weiß, warum das so ist. Also ich bin einmal sicher, ich habe einen Weltrekord aufgehört, schon als Kind, muss ich dazu sagen. Das wissen die wenigsten. Ich bin nämlich weltweit das Kind, das am längsten mit Stützrallen hat fahren müssen, mit dem Vorrall. Aus der Angst der Eltern aus der heraus. Angst der Eltern, ich könnte ja umfallen. Das heißt, ich habe eigentlich nicht Vorrall fahren gelernt. Ich bin immer entweder auf der einen Stützen, da hingerallt, oder dann auf die andere, wenn die Arschbocken rausgehängt habe, ist gang und bin auf der anderen Seite. Und so bin ich im Park gefahren. Alle anderen Kinder sind wirklich Rall gefahren oder Trittrollen und ich bin gang gerattert und habe dabei aber immer gespielt über Motorrad fahren. Ich weiß nicht warum. Ich bin immer bum. Und das, ich habe das wirklich in meiner Fantasiewelt, ich war Motorradfahrer. Ich bin bei den Wegen, bin ich stehen bleiben, weil ich gesagt, jetzt ist eine Ampel, jetzt muss ich stehen bleiben. Dann habe ich geschaut, der Motor rennt, ja super. Und dann ist grün geworden in meiner Welt, ich bin weggefahren, bin gefahren. Darum war das für mich faszinierend, dass da jemanden gibt, der jetzt Motorrad fährt im Theater. Und dann hat mir der Herr Seeböck Autogrammkarten von ihm geschickt, wo er auf einer 750er Honda umsitzt, in einer gelben Lederkombi, hat draufgeschrieben für meinen Motorradfreund Roland, da war ich 10 Jahre alt. Und ich habe aber nie Kontakt zu dem gehabt. Das ist immer nur über Autogramm oder ein Motorradheftel oder irgendwas geschickt. Und ich habe mich immer mehr angefangen, für Motorrad zu interessieren. Was ich für meine Eltern ein Horror, nicht? Jetzt passen sie auf, dass dem nichts passiert, auf einmal kippt irgendwie eine ins Motorrad, was ja für meine Eltern, für die haben nichts mit Motoren, gar nie mit sowas zu tun gehabt. Ja. Und dann habe ich den Seeböck irgendwann wirklich kennengelernt, durch meinen Vater. Und dann hat er vor meinem Vater gefragt, ob ich nicht einmal zuschauen möchte, wenn er auf so ein Rennen fährt. Da war ich 11 oder so. Ja. Ich habe natürlich schon wahnsinnig gern. Ja. Ja. Und der Vater hat den Nasen kennen, also, weil es war praktisch, das ist ja der Chef. Der Schauspieler ist gerade drauf gesagt, naja gut, wenn er mitfahren will, dann sagen, ist eh nicht gefährlich, du schon, was denn das sei. Dann haben wir mitgenommen nach Sittendorf, da war 500er WM und der ist in der 250er-Klasse im nationalen Rennen, ist der Herwig mitgefahren. Ja. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben ein Motorgas-Rennen gesehen. Nein, ich war weggeschossen. Ich war wie immer gedacht, bist du deppert, das sind Helden, das sind wirkliche Helden. Ja. Und ein Jahr später fragt der Herr Seeböck, ob ich mal probieren möchte. Mit 12? Mit 12, ja, ja. Bist du auf der Maschine gesessen? Ja, ja. Allah? Nein. Ja. Nein, das ist nichts Außergewöhnliches. Moment, wir reden, das ist ein Sportgerät. Das ist nicht im Straßenverkehr, sondern ist auf einer Rennstrecke. Ja, ja. Und mein Vater hat auch nicht nur eine Nase angehen. Ja. Und dann war das wirklich, für mich war es total, also sowas von aufgeregt, das kann ich gar nicht mehr sagen, weil ich habe gewusst, wie botschert ich eigentlich bin und ich werde nicht einmal gescheit rauffahren können zu der Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, also wirklich, ja. Und dann zeigt er mir sein Motorrad, mit dem er gefahren ist. Es war ein 370er Suzuki für die 500er Gas, oder der Kopf. Hat mir erklärt, wie viel PS das hat. 42 PS, aber der Käfer vom Vater hat 36 gehabt und das Motorrad mit 100 Kilo steht da mit 42 PS und so. Und ich mir gedacht, wie soll ich mit dem? Und das war so hoch. Ich habe relativ kurze Füße. Ich bin nicht groß und habe kurze Füße. Und die Motoren sind sehr hochbeinig, weil sie Geländemotoren sind. Ich bin da aufgeregt, ich habe nicht mehr gewusst, wie das sitzen soll. Ich habe mich damit geholt und so. Und dann haben wir uns den Tag ausgemacht, wo ich es probieren darf. Und da hat er gesagt, nein, pass auf, aufgeladen ist schon das Motorrad, fährst mit mir, ich muss noch zu einem Freund zum Hansl fahren, was anholen. Ich habe keine Ahnung, wer der Hansl ist. Dann sind wir raus Richtung Große Flein, da ist die Motorgas einstecken und in der Ketzergassen im 23. Bezirk war der Hansl, Motorradhaus Guntacker. Ein Motorradhändler, der nur mit Motorgasmaschinen gehandelt hat, ein ehemaliger Motorgasfahrer. Dort sind wir hingefahren, immer nichts gedacht. Und auf einmal steht dort im Hof eine motorgroße Rennmaschine, aber mit 50 Kubik, eine kleinere. Und der kommt da, sagt, guckst du mir auf, wir sitzen da. Sag ich, ja. Und, passt die? Sag ich, ja, passt. Ich sehe deine. Hat mir der Sebeck eine motorgroße Rennmaschine gekauft. Einfach so. Ein 50er. Dann haben wir einen Helm für mich und ein bisschen Gewandel und dann habe ich mich das erste Mal aufgesetzt. Und das war für mich der Waldzwölfe. Das war so das, was man vielleicht Initiationsritual nennt, wo du ausgestessen wirst in die Wildnis und jetzt stellst du dich deinen Ängsten, den wilden Löwen, den wilden Igeln, ja, was auch immer. Und dann haben wir da aufgesetzt und der hat mir erst einmal erklären müssen, wie das alles funktioniert, was ist die Kupplung, was ist was. Aber das war ja schon ich und ich. Eigentlich hätte ich am liebsten gesagt, ich meinte, bitte, ich mag eigentlich gar nicht. Mm. Es war wirklich so, ich mag nicht. Ja. Und das habe ich angestarrt, dann ist das so, das ist ja so laut, so 50er, das ist ja das Draht so hoch, so wang, wang, zwei Takt, der blaue Rauchwolken, das stinkt, das macht vibriert. Ja. Da haben wir es erklärt und fünfmal beim Wegfahren ist, müssen wir angestoßen, weil das braucht wahnsinnige Drehzahl, damit das überhaupt wegfährt, so ein Rennmotorrad. Da habe ich gesagt, nein, du musst wirklich Gas geben, wenn du nicht Gas gibst, fährt das nicht. Dann habe ich wirklich Gas gegeben und habe eingekuppelt. Und das Erste, was ich mit meinem Motorrad gemacht habe, war Hinterrad fahren. Das hat sich vorne aufgestellt. Die vier sind vom Raster runter und du kannst ja, wenn du einmal das Fuhrrad in der Haus, kannst du ja nicht mehr mit Gas antreten, weil du hängst dich um. Und ich bin gefahren, am Bauch liegend auf dem Sitzbankel, ich weiß nicht wie lang, mir ist endlos lang vorgekommen, bis das Ding dann einmal boom mit mir umgefallen ist. Ja. Und ich habe gekommen und gesagt, macht nichts, probieren wir es mit weniger Gas. Und dann habe ich das probiert und immer bin ich gefahren. Und von dem Moment an, wo ich dann gefahren bin, war ich wer anderer. Ich war definitiv wer anderer. Ich habe angefangen, Sport zu machen, habe trainiert für das Motocross-Fahren und bin zwei Jahre später meine ersten Rennen gefahren. Mhm. Und das war für mich so das, wo sie wahnsinnig viel in mir, körperlich, in allem, im Bewusstsein, in allem gehen und ich meine Eltern auch nicht mehr ernst genommen. Also war so irgendwie, es war, ich bin dann viel mit dem Herwig zusammengehängt durchs Motorrad gefahren und dann habe ich HTL gemacht, Maschinenbau, weil natürlich, wenn ich schon vor wollte, natürlich, dass ich mir die Motoren selber alle machen kann und schneller machen und was weiß ich. Und der Herwig hat damals schon so Theaterkurse gemacht, hat Schüler schon gehabt und hat mich gefragt, ob mich das interessiert. Haben mich zugeschaut. Und ich habe mir gedacht, ja, na, dann schauen wir jetzt sowas an. Da war der Waldviertel, das war knapp, ich habe dann schon die Matura gehabt und habe zum Bundesheer müssen. Aber das war mir alles wurscht, weil wir jetzt nur gegen Motorrad fahren. Das war für mich alles. Das aber war alles, ja. Wie hat denn das dann eigentlich, ich meine, jetzt sind wir vom Thema sehr weit weg, aber es ist nein, super schön. Nein, wir sind genau beim Thema. Weil dann ist nämlich das passiert, mit dem ich auch nicht gerechnet habe, dass ich dort zuschaue, wie die Theaterunterricht haben und ich sehe es dort und denke mir immer, wieso tun sie das so schwer? Er hat ja eh gesagt, was sie machen sollen. Und hab, weiß nicht, bitte frag mich nicht warum, weil, naja, gut, ich bin im Theater gesessen, das ist alles in mir angespeichert gewesen, aber nicht auf einer bewussten Ebene, dass ich mir da, ah ja, im Burgtheater damals, wie ich zugeschaut, nein, ich habe mit den Besten der Besten, unter Anführungszeichen, mit den Burgschauspielern ganz normal geredet, das war, ja. Und mir war klar, dass die, wenn die rausgingen, auf einmal nicht mehr normal sind, sondern die sind auf einmal komisch. Sie wollen was tun, nämlich. Sie wollen irgendetwas machen. Wer ist komisch? Die Schauspielschüler, also, eine also mein erstes Mal, wo ich auf einer Bühne gestanden bin, war im Raum, ich hoffe, dass ich nicht das ausatme mit dem, was ich da alles erzähle, aber das war so, der Herwig war eine Zeit lang drüben in die Staaten in der Schule vom Strasbourg. Ja, dieses Method Acting hat er gemacht und das hat er irgendwie nach Österreich gebracht, ja. Und da gibt es auch eine klassische Improvisation, die heißt Überschrift Haus am Meer. Das ist der Titel der Improvisation. Du hast 10 Minuten Zeit, dir eine Geschichte zu überlegen und du weißt, dass er, der Lehrer, von außen dir dreimal ein Zeichen gibt. Das ist immer nur ein Fingerschnippen oder ein Klatschen in die Hand. Das erste ist ein Geräusch, das zweite ist ein Licht und das dritte ist eine Explosion. Und das ist es. Das ist die Information, die du hast. Und jetzt musst du dir eine Improvisation irgendwie erarbeiten, was das sein könnte. Der Trick an der Geschichte ist, dass du nicht weißt, wann es kommt. Klar? Mhm. Es kommt, aber du weißt nicht, wann es kommt. Wenn er besser ist, macht das erste Zeichen und dann lässt er die hängen und dann macht er zwei Knöpfe hintereinander. Das heißt, du musst total irgendwie flexibel sein. Das heißt, du musst eigentlich nicht flexibel sein, du musst nur einfach in einer Geschichte drin sein. Und da kommt jetzt das, was ich euch erzählt habe, wenn ich in einer Geschichte drin war, war ich in der Geschichte drin. Mit da nichts rausgebracht, wenn ich da Wiener tue, war ich da Wiener tue. Und dann habe ich zugeschaut, wie es alle was spielen wollen. Und das ist alles so theatralisch gewesen, also Haus am Meer, also da sind immer Leuchttürme, sind vorkommen, Schiffe, sind vorkommen, Geräusche, was ist das, ein Sturm oder was. Und die Explosion war natürlich, entweder hat es ein Schiff zerrissen draußen oder sind sie gegen einen Eisberg gefahren oder sind Einbrecher gekommen oder Piraten, also total alles theatralisch. Ich habe nur zugeschaut und gesehen, dazwischen hängen die miteinander, weil sie nicht wissen, was tun sollen. Weil sie warten nur auf das depperte Geräusch. Da haben wir gedacht, das geht ja viel einfacher, indem ich jetzt sprichwörtlich auf die depperten Geräusche scheiße, weil sie keinen Einfluss haben auf meine Geschichte. Ich muss nur frei von diesen depperten Geräuschen sein, die er macht, diese Zeichen. Da haben wir gedacht, was mache ich? Und das ist das Rationale in mir, der Maschinenbauer, der sagt, okay, eins und eins ist. Da sage ich, okay, Improvisation heißt Haus am Meer. Was unterscheidet ein Haus am Meer von einem anderen Haus? Wenn es heißt Haus am Meer, wissen die Leute eh, dass ein Haus am Meer ist, brauche ich nicht nur das Haus am Meer spielen. Ist wurscht, ich bin in einem Haus. Und da kann ich da gleich hernehmen, meine Wohnung daheim. Und da haben wir dann hingesetzt, haben wir aus meinem Auto über einen VW Käfer gehabt, die Betriebsanleitung geholt, haben wir auf den Tisch gesetzt und habe meinen Vater gespielt, wie er daheim sitzt und die Betriebsanleitung vom VW studiert. Und damit war ich in einer Welt drin und habe einfach als Mensch was gemacht. Ich habe was zu tun gehabt. Ich habe nichts vorspielen müssen. Ich habe einfach mal das durchgelesen, wo man die Lampen tauscht, der Raffendruck, wie viel der ist. Ja. Und wie das erste Zeichen vom Herwig gekommen ist von außen, habe ich dann gesagt, auch schon daheim. Und das war's. Das zweite Geräusch, wie dann, und sonst war nichts. Ich habe nichts anderes gemacht, außer den Satz gesagt. Da haben sie alle geschaut, was macht der da. Dann war das zweite, das war das Licht. Und ich sage, im Kühlschrank machen wir schon zu, oder? Und dann das dritte war, nein, Fernschaut nehmen wir nicht mehr, trat in Westlau. Das war's. Ich habe meinen Vater gespielt, eine reale Situation. Und ich komme irgendwann um 10 Uhr auf die Nacht heim. Ja, spät, weil ich dem Heuerzehn daheim sein soll. Das erste, was ich mir gemacht habe, mit dem Kühlschrank auf und dann geschaut, ob noch kalte Milch da ist. Habe mir einen halben Liter kalte Milch, habe oft vergessen, den Kühlschrank zu machen. Ja. Und dann wollte ich noch Fernschauen. Ich habe gesagt, nein, Freund, du hast morgen Schuhe. Du tust jetzt nicht mehr Fernschauen. Und das habe ich gespielt. Ich habe meinen Vater gespielt. Und der Herr hat gesagt, du kannst das. Weil du spielst nichts. Sag ich, naja, mein Vater hat gespielt. Ja, aber das ist, du willst nichts. Und dann haben wir da daheim und das so ist. Und dann habe ich Blut gelegt und dann bin ich immer auf die Bühne gegangen, improvisieren mit derselben Strategie. Ich muss sein. Ich darf nichts spielen anfangen. Also ich muss einfach irgendwas sein. Ich muss so sein wie der Hund auf der Bühne. Weil wenn ein Hund im Burgtheater auf die Bühne geht, da kennen die alle okay. Weil kein Mensch schaut mir auf den Schauspieler, weil jeder schaut auf den Hund. Weil der Hund spielt nichts. Der Hund ist interessant. Weil der Zuschauer weiß nicht, was der Hund als nächstes macht. Beim Schauspieler weiß er, er kann sogar mitlesen in der Reklame. In der Regel. Es ist nicht vorhersehbar. Ich komme mir gerade vor, als wir die Schauspielunterricht kriegen. Ich glaube, wir kriegen gerade Schauspielunterricht. Ja, ist super. Ja, aber verstehst du, was ich meine? Diesen Unterschied. Und dann habe ich gesagt, das interessiert mich total. In dem Moment, und ich war schon immer ein lustiges Kerlchen, muss ich auch dazu sagen. Also ich war kein Kind von da, ich bin immer gern Witz gemacht und blädelt und das, ja. Und natürlich habe ich dann immer meinen Anspruch, wenn ich aufgehe, muss lustig sein. Also irgendwie, und das gelingt mir. Und die anderen wollten immer tragisch sein oder gut sein oder was nicht, es war wurscht. Und da war ein zweiter Bursche dort, der war auch so. Und wer war der zweite Bursche? Das war der Herr Dorfer. Aha, da haben wir es. Das war der Herr Dorfer. Der hat dann, war auch damals auf einer Schauspielschule, der hat ein bisschen Pantomime und so gemacht und hat beim Herwig einen Kurs gemacht. Und mit dem habe ich mich sofort gut verstanden. Wir haben nur mehr blädelt mit zwei. Wir haben den ganzen Kurs nicht mehr ernst genommen. Und da hat sich der Herwig dann schon gut geärgert, weil er gesagt hat, es zwei. Wisst ihr, was ihr sagt? Nein, ich sage nicht. Ihr seid kein Diener und Schauspieler. Also okay, was ist das? Das sind die, die in der Theaterkantine furchtbar die Goschen aufreißen und auf der Bühne bringen sie nichts zusammen. Und man dachte, na gut, das schauen wir uns aber an. Und dann war es so, dass ich mich mit Fredi gut verstanden habe und ich zum Bundesheer müssen. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn ich zurückkomme, habe ich alles aufgeschrieben, was dort passiert, wir machen einen Stickel drüber. Und das haben wir gemacht. Das war das erste Schlaverei-Programm, wo ich dabei war, das war ein Dombitz von links. Und so bin ich da reingeraten. Und alles andere ist von selber gerannt. Also noch einmal, es passiert immer das, was mit dir passiert, ein Teil von dem, was du vielleicht wirklich bist, aber die wenigsten haben das Glück, dass sie das dann auch wirklich in irgendeiner Art und Weise umsetzen können, weil es nicht zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Und bei mir hat halt wirklich alles passt. Alles das, was nachher passiert ist, ist eigentlich nicht mein Verdienst. Mhm. Sondern das hat sich einfach aus. Das eine hat das andere ergeben und irgendwann bist du dann dort, wo ich eine Zeit lang war. Und wo ich dann aber gemerkt habe, da will ich nicht mehr sein. Kannst du kurz mal sagen, wie ist das? Da ist so ein ganz bestimmtes Interesse, das du, glaube ich, am einzelnen Menschen hast, an diesem konkreten Schicksal, in das du ja dann immer wieder auch so eintauchst. Jetzt hast du deinen Vater genannt, wo der Fernseher stört, unter Anführungszeichen genau. Aber das, finde ich, ist in vielen deiner Rollen, dass du auf einmal genau dieser Mensch bist. Das heißt, du musst wissen, was da abgeht und woher kommt dieses Interesse? Ich habe immer schon gern Leute beobachtet. Also ich habe auch Freude daran gehabt, Menschen zu beobachten bei dem, was sie tun. Und nebenbei war es so, abgesehen von den paar Vorstellungen, die ich im Burgtheater jetzt gesehen habe, wo ja alles künstlich ist und nichts mit Realität zu tun hat, habe ich ferngeschaut. So wie halt andere Kinder auch. Und dazu Sachen gegeben, die ich lieber gesehen habe und mache die schlechter. Gefunden habe, was mich interessiert hat. Ja. Und ich habe schon damals immer ein Gefühl dafür gehabt, der da jetzt spielt oder sie, die spielt, die ist das oder da spielt mir jetzt wer was vor. Das habe ich einfach gespürt. Und mein Ansatz war, ich darf niemandem was vorspielen, ich muss das sein. Und das geht aber nur, wenn du sämtliche Eitelkeit ablegst und die wirklich auf diese Figur, die du entwickelst, einlässt und nicht auf Distanz gehst und den Leuten sagst, naja, in Wirklichkeit bin ich ja gar nicht so. Nein, du musst dich wirklich darauf einlassen. Und das mache ich total gern, weil das ist ja auch die Freiheit, die meine Tätigkeit jetzt als Schauspieler mir gibt. Ich kann 2 Stunden lang machen, was ich will und kann es mir beißen. Das heißt, ich kann die größte Drecksau sein. Ich kann alles das, was ich normalerweise im Alltag zurückhalten muss, das kann ich auslassen. Also ich bin wirklich frei, ein richtiges Arschloch zu sein auch. Ja, wie zum Beispiel der Herr Breitfuß, den ich da spiele. Ja, also ich verabscheue solche Leute, das ist für mich, das ist, ja. Aber trotzdem ist es ja in mir drin, das ist nicht so, dass ich das nicht bin. Nur das ist das, was ich zurückhalte. Aber der Serienkiller bin ich auch, ich halte ihn nur halt zurück, gut. Aber du entwickelst ja die Rolle. Wie schaut so ein Prozess zum Beispiel aus, zum Beispiel beim Herrn Breitfuß? Bist du dann durchgesessen und sagst, aha, so könnte der sein. Der hat so eine Frisur, der hat jetzt die Kleidung an und dass ich da wirklich drinnen bin, das braucht er alles. Oder wie läuft das ab? Na, das Depperte ist, dass da keine einfachen Erklärungen dafür gibt. Weil es gibt so viele Methoden, eine Figur in dir zu finden. Mhm. Das ist je nach Schauspielsystem, was du gelernt hast oder wie du das machst, was für Lehre du gehabt hast, ist es sehr unterschiedlich. Ich habe das Glück gehabt, dass die Schauspielschule, die ich besucht habe, eine freie Schule war, wo wir Schüler und unsere Lehrer selber aussuchen haben können. Mhm. Ja, das war sehr cool. Ja. Also ich habe sowohl abgedeckt gehabt, dieses Method Acting, was der Herwig gemacht hat, aber das Clownstheater, dieses Le Coq-System von den Franzosen, wo ja alles übertrieben ist. Also das eine ist das Gegenteil vom anderen. Aber beides ist, wenn das Ergebnis da ist und es stimmt, stimmt's. Das heißt, ich kann eine Figur, so wie du jetzt gemeint hast, total rational entwickeln. Das heißt, ich sage, okay, was ist die Rolle? Die Rolle ist ja nicht die Figur. Die Rolle ist die Rolle. Das ist ein weißes Blatt Papier mit schwarzen Punkten. Mehr ist das nicht. Und ich muss jetzt das zu einem Menschen machen, was da steht. Dann kann ich hergehen und sagen, okay, kenne ich irgendwem, der so ist? Kann ich den nehmen als Referenz, die Figur? Da muss ich mir aus mehreren, die kennen, irgendwie was zusammenbauen, etc., etc. Was für ein Kostüm, so ganz rationell, ja. Ich kann aber hergehen, und das ist ja für mich die viel spannendere Geschichte, ich kann eine Figur entwickeln, ohne dass ich jetzt weiß, was das auch werden wird dann für eine Rolle, aber für mich eine Figur entwickeln, die dann da ist, wann ich sie brauche. Und das kann ich zum Beispiel machen über Farben, über Elemente. Das ist ein anderes System. Das ist auch das, ich mache manchmal so Schauspielkurse, einmal im Jahr im Waldviertel um beim Alf Graulitz und dann zeige ich ihnen das, wie das geht, den Leuten, die da mitmachen. Ja. Du kannst einfaches ganz einfach. Ja. Du stellst einfach vor dir ist ein Pool und da ist aber kein Wasser drin, sondern da ist eine Farbe. Und jetzt stell dir vor, was für eine Farbe bist du drinnen. Ist es ein Rot, ist es Orange, ist es Grün und genau was für eines ist es. Und dann schaust du dir das an. Du schaust dir einfach nur das an, ohne jetzt anfangen nachzudenken, ohne Psychologie, du schaust dir nur dieses Grün an. Und dann gehst du langsam die Stirn von dem Pool ein. Du tauchst immer mehr in dieses Grün ein. Also wie, aber das ist eine angenehme Flüssigkeit, das stinkt nicht, das hat eine angenehme Temperatur, du gehst da einfach irrsinnig gerne ein. Und dann kommst du ein und du kannst da drinnen Schwimmbewegungen machen, schaust, wie das ist, wenn dieses Grün jetzt in dem Fall auf deine Hände ist. Okay, wie fühlt sich das an, das Grün? Und dann kommt der Punkt, das ist die Grenze, die du überschreiten musst, dass du auch reingehst in das Grün. Das heißt, der Kopf taucht unter. Und siehe da, du kannst atmen, es ist kein Problem. Also die Angst vor mir trinken gibt es dann nicht mehr. Du bist dann wirklich drinnen in diesem, schwimmst in diesem Grün umeinander. Und dann hast du die nächste Aufgabe. Irgendwann bist du nicht mehr der Gegenstand im Grün, sondern du merkst, du bist das Grün. Und dann kommt irgendwas in dir. Und das musst du zulassen. Und wenn du das zulässt, egal was das ist, ob das jetzt ein Ton ist, den du machen willst, ob das Bewegungen sind, die du machen willst, vielleicht fängst du irgendwas zum Reden an, eine Geschichte zu erzählen, ist ganz egal, was es ist. Das ist es dann, weil das ist dein Grün. Und das Schwierige bei so einer Aufgabe ist, dass du eben reingehst und nichts tun willst. Wenn du schon einen Vorsatz hast, ich möchte jetzt das Grün, und dann schauen noch andere zu, wie du die Übung machst, und jetzt willst du es besonders gut machen, scheiß Theater, dann bist du beim Theaterspielen. Wenn du aber eintauchst, und es ist vollkommen wurscht, wie das nach außen wirkt, du musst einen Effekt haben in dir. Dasselbe kannst du machen mit den Elementen, dass du dir vorstellst, du bist ein Baum im Wald und stehst. Wie spürst du es an, Baum zu sein? Ja? Oder du legst dich am Boden und hast da, stellst du vor, du hast ein Stück Kohle im Bauch drinnen, das glüht und es wird immer größer, die Flamme. Es wird immer größer, es breitet sich aus, das Feuer, es wird immer wärmer und irgendwann einmal kommt der Punkt, wo du das Feuer bist und dann steht das Feuer auf. Ja? Und du spürst, du bist die Flamme. Was für Geräusch macht die Flamme? Was will uns die Flamme erzählen? Das sind alles die Sachen, die du von außen, von dem Trainer, der das mit dir macht, der gibt dir immer Hinweise. Mach jetzt das, probier das, probier das. Ja. Und nur du musst drinbleiben. Du darfst nicht raus. Und dann passiert was. Und dann hast du irgendwann einmal ein Repertoire von Farben, von Elementen, von Tieren, was auch immer. Und wenn es heißt, wollen sie diese Rolle spielen, dann lässt du dir das durch und sagst, ja, da habe ich was. Und dann bittest du das an. So arbeite ich. Aber musst du dann, das bevor du die Rolle zum Beispiel vom Herrn Breitfuß spielst, quasi in die Übung reingehen? Also du stehst da... Nein, muss ich nicht mehr. Musst du nicht mehr. Das muss ich nicht mehr. Das ist so... Kannst du Auto fahren? Ja, sehr gut sogar. Oh. Na gut, okay. Nein, du kannst Auto fahren, ja. Das, ja. Du weißt aber noch, wie es war, wie du angefangen hast zum Autofahren in der Vorschule. Anfahren am Berg, do you remember? Ja, ja, klar. Genau. Wo das Spiel zwischen Gas und Kupplung ganz wichtig ist, weil sonst stirbt er auch, der rollt zurück oder mit der Handbremse, ich weiß nicht, wie du das gelernt hast. Ja, ja, und dann tust du dich eher lang konzentrieren auf das, wenn du heute Auto fährst, denkst du noch, dass du kuppelst? Nein, das ist einfach da. Das ist in dir gespeichert. Und du musst so trainieren als Schauspieler, das ist jetzt mein Ansatz, es ist nicht so, dass das alle so machen. So mache ich das. Du musst immer so trainieren, dass es immer da ist. Das, wenn du sagst, zack, ist es da. Du brauchst nicht dann sagen, könnte ich ein Orange machen. Nein, du lässt und sagst, okay, Orange. Ich habe jetzt eine Rolling gehabt, beim Tatort war ich jetzt irgendwann einmal. Ja, da haben wir das durchgelesen und haben gedacht, naja, gut, also der Text ist jetzt nicht so, also der Dichter Fürst war er nicht. Aber was ist das eigentlich? Was ist das da? Was ist das? Ja, und dann habe ich gewusst, was für Farbe das ist, was ich da lese. Und dann bin ich in die Farbe eingegangen, meditativ, und dann habe ich den gespielt. Und da kannst du nichts mehr vorstellen, weil es ist immer gleich, wer kann die Farbe? Mir braucht keiner was erklären. Das ist, aber das ist, noch mein, das ist aber mein Orange. Mhm. Wenn ein anderer ein Orange macht, ist das ganz was anderes. Mhm. Ja? Ich möchte dich fragen, viele kennen dich vor allem über diese Filme und das Kabarett, was vor, ich sag mal, ungefähr 20 Jahren oder was, schon eine Zeit lang her. 40. Nicht ganz, aber fast. Ja. Na boom. Anfang der 80er Jahre haben wir angefangen. Ja. Ich bin Maler, weißt du, mit den Zahlen habe ich es nicht. Ja, ja. aber für mich gibt es was anderes, was sehr relevant war mit dir zu tun hat, nämlich, das ist ein bisschen über 10 Jahre her, und das ist diese Wutrede. So, ich würde gern wissen, auch hier habe ich eigentlich 2 Fragen. Das eine ist, wir haben uns gedacht in der Vorbereitung, dass Charaktere mit Leidenschaft und Wut, die hast du immer wieder mal gespielt. Aber für mich ist das so eine ganz bestimmte 3-minütige, vielleicht 3,5-minütige fokussierte Sache, wo es so auf den Punkt kommt. Mich würde interessieren, was ist da passiert? Und das andere, muss ich kurz vorlesen, es sind nur 5-6 Worte. Du sagst da unter anderem, sagst du, in Wirklichkeit sind wir freie Individuen mit einem Geist und einer Seele. Und da habe ich das Gefühl, da kommt deine Haltung raus. Und da würde ich auch gern was hören davon. Was auch immer okay. Deine Assoziationen sind. Also zu diesem Event ist lustig, ich habe jetzt vor ein paar Tagen auch ein Interview gegeben und bin genau das Gleiche gefragt, also auf diese Wutrede, warum das jetzt so ist, bitte, wir reden, das ist her 10 Jahre oder was? Ja, 2011. Aber das dürfte jetzt irgendwie wieder so ein Thema, interessieren. Es dürfte momentan ein Thema sein, ja. Na, was war das? Jetzt rein formal. Das war die letzte Sendung von Fredis Dorfers Donnerstag. Und er hat mich gefragt, ob ich in seiner letzten Sendung zu Gast sein möchte. Sag ich, ja. Und wir haben das immer so gemacht, dass dann der Gast, in dem war ich das, so ein bisschen Ideen einbringt, um was könnte es gehen in der Sendung, wo sind im Moment Themen rundherum, etc. etc. Und das war so eine Zeit, das war ja nach der Finanzkrise schon, wo die Leute gemerkt haben, alles, woran sie geglaubt haben, fängt jetzt an, schon langsam zum Zerbröckeln. Mhm. Ja, das hat jeder gespürt. Da kommt jetzt irgendwas, das ist nicht wirklich ideal für uns. Also es wird nicht mehr besser jetzt. Und da entsteht natürlich eine Wut, eine gewisse. Ja. Und befeuert auch durch die Möglichkeit der Vernetzung über die sozialen Medien und Internet und so. Ja. Heute haben sie halt alle möglichen Leute irgendwelche Geschichten gebaut, was jetzt eigentlich gerade passiert und wer schuld ist und was weiß ich, etc. etc. Und dadurch entsteht diese Wut. Ja. Auf irgendjemand. Du brauchst den Wut, musst du auf irgendjemanden. Ja. Und dann kam irgendwie dieser Begriff des Wutbürgers auf. Damals, es waren Leute, die sich gegen gewisse Machenschaften stemmen, wütend sind, auf die Straßen gegangen. Da war das Occupy Wall Street zum Beispiel. Das hat es in Österreich dann auch gegeben. Ja, nicht Wall Street, sondern am Stephansplatz war das. Auch eine lustige Veranstaltung. Und ich habe das gespürt, dass es rundherum passiert. Dass es rundherum passiert, dass die Leute einfach, ja, und dass es dann die gibt, die dann komplett in das eine kippen und es wird zum Lebensthema. Ja, die bösen Banken, die bösen Eliten, also das wird so ein Thema. Und ich spüre so einen Typen, der, das war ja in der Sendung war ein Filmbeitrag, wo ich so einen spüre, der so eine Wutbürgerveranstaltung macht. Da ist aber niemand. Da sind 5 Leute, einer schläft, einer ist der Schnitzel hoch zu und er erklärt groß draußen die Welt, was jetzt alles zu tun ist. Ja. Und dann ist diese Figur, die in der Wiederzuspielung war, gekommen auf die Bühne und hat ein Interview gegeben dem Herrn Dorfer. Und ich so, pass auf, Vettel, wir machen jetzt eins. Ja. Sollen wir den Leuten vorher, ich werde sie dann, der Herr Thüringer wird sie auffordern, etwas zu rufen, das machen sie dann. Und dann war der Moment, wo ich diese Figur gespielt habe und auf einmal habe ich mir gedacht, so, und jetzt, zack, jetzt wird es ernst. Und habe das einfach total gebrochen und auf einmal haben die Leute das Gefühl gehabt, das ist ja der Thüringer da. Dann habe ich gesagt, das will ich nicht, das will ich nicht, wer sind wir denn? Bum, bum, passt auf. Und wir sind wütend. Dann haben die alle, wir sind wütend geschrien. Und da sind der Fred und ich gestanden, auch, weil wenn 300 Leute schreien, wie bei einer Demo, wir sind wütend, haben wir uns gedacht, na, das war jetzt amtlich. Und das Arge bei dieser Wutrede war nicht das, was wir gemacht haben, sondern die Reaktion darauf. Nicht die Reaktion vom Publikum, sondern die Reaktion, in die Zeit im Bild wurden sie mit sein, ins Ö1 Mittagsjournal, was war denn das? Der Standard hat gleich irgendwas schreiben müssen. Ja. Das heißt, da haben die gemerkt, das ist jetzt real. Also das hat einen Sprung von einer Satire-Sendung in die Realität gemacht. Ich meine, ich kann ein einziges Interview geben dazu, weil das ist ja Satire gewesen. Ja. Aber es ist was passiert. Und das, was du da gesagt hast, mit, wir sind Individuen mit einem Geist und einer Seele etc. etc., wo es ja immer diese Seele ist. Aber ich bin 100%ig überzeugt, dass das, was wir wissen über uns, was wir sind, was wir über die Welt wissen, was wir über das Universum ist, eine Chance ist, wir wissen gar nichts. Wir bauen uns nur jetzt momentan halt gewisse Geschichten, um etwas zu erklären. Was der Mensch immer gemacht hat, und es hat immer funktioniert. Man wird behauptet, es gibt Himmel und Hölle und eigentlich ist die Frau ja nur aus der Rippe vom Adam entstanden, hat das 2000 Jahre jeder glaubt. Und wer was anderes gesagt hat, war Volltrottel. Also wissen tun wir gar nichts, aber nachdem mir niemand erklären kann, was ist Leben eigentlich? Warum ist etwas belebt und warum ist etwas tot? Was ist der Unterschied? Und das kann man keiner, ich habe noch keinen gefunden, der mir das genau erklären kann, was ist Leben eigentlich? Muss das was sein, was ich nicht verstehe? Und vielleicht gibt es noch eine Ebene, die wir gar nicht, noch, jetzt noch nicht kennen. In 100 Jahren sind die Trottel haben damals geglaubt, hahaha. Ja, kann ja auch sein, wir wissen es nicht. Nur diese Demut vor der eigenen Ahnungslosigkeit, die habe ich ganz einfach. Und wenn ich jetzt sage, da gibt es was Geistiges, da gibt es was, vielleicht so etwas wie eine Seele. Weil was ist, das eine ist der materielle Körper. Bei dem kenne ich mich relativ gut aus. Weil ich viel Sport gemacht, da weiß ich, was man tun muss, damit der Körper das und das macht, was man nicht mit dem machen darf, etc. etc. Auf einer anderen Ebene aber ist mein Körper, wenn ich mir mein Blut anschaue, im Dunkelfeldmikroskop zum Beispiel, sehe ich, dass mein Blut nicht einfach eine rote Flüssigkeit ist, die hat gewisse Inhaltsstoffe hat und Werte oder was, sondern das lebt. Da sind rote Blutkörperchen, da sind weiße Blutkörperchen. Da ist mein Immunsystem drinnen. Da sehe ich Pilze, die in mir drinnen sind. Ich sehe Keime. Viren sieht man nicht, das sind klar, das sieht man nicht. Ja? Ich sehe im Dunkelfeldmikroskop Lebewesen, die in meinem roten Blutkörperchen drinnen leben. Und in dem Moment, wo mir das Blut abgenommen worden ist, weil sonst kann das nicht ausschauen, überreißen die, dass irgendwas nicht stimmt und verlassen dieses Blutkörperchen und suchen irgendwo einen Unterstand, wo sie sich verstecken können. Und dann sehe ich, wie das Immunsystem anfängt, dieses Ding, was aus der Zelle raus ist, richtig zu jagen. Die umzingeln das und dann kommt so ein weißer Plumperquatsch, ein weißes Blutkörperchen, ja, und frisst das, was raus ist, einfach zusammen. Das heißt, in mir ist ein Universum, ein lebendiges Universum. Das bin ich. Auch auf einer ganz anderen Ebene. Es hat nichts mit dem zu tun, was ich denke oder was ich mir denke, wie die Welt ist. Das ist ich kann mir das auch schon, das ist in mir. Dann sehe ich ein Bild zueinander schwimmen. Der ist schön. So ein Bild ist nicht schön. Der schillert in alle Formen. Das ist echt so wie ein Unterwasser-Lebewesen. So etwas ganz tief unten im Meer. Nur sehr klar. Aber das ist das leicht und das schillert. Das ist total schön zum Anschauen. Ich habe gar nicht gewusst, dass du dich so gut mit deinem Blut auskennst. Ich habe mir es angeschaut. Auskennen tue ich mich nicht. Aber ich habe mir es angeschaut und siehst, was ist. Und in dem Moment weiß ich, okay, da gibt es eine ganz andere Ebene, mit der ich nicht einmal noch irgendwie in Berührung gekommen bin, weil ich es nicht gesehen habe. Und das ist eigentlich, ich bin ein Gefüge von Beziehungen, von Kleinstlebewesen, die miteinander in Beziehung stehen. Also nicht nur im Guten, die haben auch Konflikte, tragen die aus, die kooperieren miteinander, das bin auch ich. Und das Geistige ist, dass wir Menschen die Möglichkeit haben, ohne dass wir etwas wirklich noch gesehen haben, es trotzdem schon vorher zu sehen und als das, was es ist, zu erkennen. Ich sage nur das Atom, das hat schon ein Grieche gesehen, da hat noch keiner in die Materie reinschauen können, also das gibt es. Der hat das aber nur aufgrund von äußeren Entdeckungen, die er gemacht hat, hat er sich aussehen können, da gibt es irgendwas drinnen, das nennt er das Atom. Jetzt weiß man ja, dass es auch wieder ein Blödsinn ist, dass man noch viel weiter rein kann. Also wir haben die Möglichkeit, auf der geistigen Ebene Dinge, die in uns drinnen sind, oder vielleicht sind die ja außerhalb von uns, wir sind nur die Empfänger davon, zu materialisieren. Und wenn du dir die Geschichte der Menschheit anschaust, das beruht nur auf Geschichten, die wir uns erzählt haben. Nicht auf Wahrheiten, es sind immer nur Geschichten. Es hat sich jede Kultur eine Geschichte über sich selbst erzählt, was sie eigentlich ist. Sie haben alle die Geschichte, wie sie entstanden sind, was ihr Auftrag ist, wer die Götter sind. Sie erzählen Geschichten. Menschen erzählen sich Geschichten. Das Wichtige ist nur, dass alle an diese Geschichten auch glauben, weil sonst haben sie ein Problem. Du musst diese Geschichten so lange wie möglich am Leben erhalten und durch materielle Dinge auch sichtbar machen. Du musst einfach, das, egal welche Religion, es ist wurscht, es ist immer dasselbe. Und wir sind jetzt nicht anders. Einmal mit sagen, jetzt sind wir ja so rational, jetzt ist ja, alles andere ist ja Fiktion, das ist auch ja Fake News. Nein, es ist alles Fake News, wenn wir nichts wissen. Es ist alles immer Fiktion, nur der Mensch kann damit sehr gut, dass er mit der Fiktion, mit der Idee von etwas, das er im Kopf hat, wirklich Zukunft gestalten kann, Kulturen, Gesellschaften formen kann. Das beruht nur auf einer Idee. Wurscht, ob das jetzt der Sozialismus ist, eine Idee, das ist nicht irgendwas, was real ist. Es gibt keine Menschenrechte, das ist was, was wir im Kopf haben. Wenn du im Wald draußen bist und es kommt nicht der Igel, sondern es kommt eine führende Bache, also eine Sau mit Frischling und die hat Angst vor dir, da gibt es kein Menschenrecht. Entweder du hast einen Pumper einstecken und kannst es da schießen oder sie schlitzt dir auf. Das ist Leben. Also diese Ansprüche, die wir stellen, die wir haben als Mensch, das ist alles vollkommen absurd. Auf einer gewissen Ebene ist es vollkommen richtig, dass das so ist, dass man so, es gibt Menschenrechte, es gibt Kinderrechte, ja, ja, aber es kann so gehen und es gibt gar nichts. In der Ukraine gibt es jetzt keine, da gibt es gar keine Rechte für irgendwas. Da kannst du schon, entweder du schaffst oder du schaffst das nicht. Das ist auch eine Realität. Und warum ich dann manchmal so mich aufrege, so wie jetzt fast schon mit da einreden ist, dass einfach diese, nein, es ist kein Wut, aber diese unglaubliche Überheblichkeit von Leuten, die es eigentlich wahnsinnig gut erwischt haben, die mit dem allen nichts zu tun haben, die aber glauben, sie können anderen erklären, was sie zu tun haben, was ist richtig und was ist falsch. Und das ist momentan eine Tendenz, wo wir wirklich dann die Kamen aufspringen. Wo man denkt, Freunde, woher habt ihr das Recht zu sagen, was andere zu tun haben und was ist richtig und was ist falsch? Das habt ihr ja nicht, nur weil es euch so gut geht. Das geht nicht. Das kennt ihr nicht, das geht einfach nicht. Das ist nicht meines Erachtens, nicht rechtens, weil das kommt wie ein Bumerang irgendwann zurück. Verstehst du? Ja, ja, ungefähr, aber geht es da um Autorität? Also, dass man das. Du hast jetzt ein wichtiges Wort gesagt. Es geht, im Prinzip geht es um Autorität. Es geht nur um die Definition von Autorität. Worauf beruht eine Autorität? Beruht sie auf Kompetenz? Dann ist nichts in Frage zu stellen. Bitte, wenn ich eine Bergtour mache, was ich nicht mache, ja, und ich habe einen Bergführer, der den Berg in- und auswendig kennt, der die Wetterverhältnisse dort kennt, alles weiß, ja, dann ist der die Autorität. Da brauche ich nicht drüber diskutieren, weil der kann das. Aber wenn nur jemand behauptet, er ist die Autorität, weil er einen sozialen Status hat, weil er ein gewisses Gewandel hat, weil er einen Titel hat oder weil er einer gewissen Gruppe angehört, mit welchen der politischen Entscheidungsträger der letzten 20 Jahre würdest du gerne eine Bergtour machen und in Gefahr geraten, wer von den Gesichtern, die wir kennen im Parlament, wem das du vertrauen ist, der da rausholt? Na, da fällt mir keiner ein. Und das ist der Unterschied zwischen einer Autorität, die auf Kompetenz beruht, oder eben nur Autorität, die mir von anderen verliehen worden ist. Wurscht doch was, ob durch eine demokratische Wahl oder weil es alle vor dir gereien. Ich weiß nicht, meine Mutter, also für dieser weißer Mantel praktisch, das ist die Obrigkeit. Wenn wer einen weißen Mantel hat, bitte, Herr Primat oder Herr Doktor, das ist einfach da noch so drinnen. Ja. Aber weißt das du, funktioniert gut, das funktioniert scheinbar gut. Ja. Weißt du, warum dich das so irritiert oder so stört? Gab es da bestimmte Momente, wo du dachtest, eigentlich, das macht keinen Sinn, dass das so. Na, es kommt daher, dadurch, dass ich Sport gemacht habe, auch jetzt sage ich mal in gewisser Art und Weise auch Leistungssport. Also ich habe ein paar Sachen gemacht, jetzt habe ich wirklich, wenn ich es mache, mag ich die Sachen dann sehr extrem. Das war so beim Motorradfahren, das war wie für ein Programm extra meinen Körper trainiert, wie ein Bodybuilder, ich ausgesucht wie ein Boxer. Ja, und da habe ich das wirklich so gemacht, wie das ist und nicht, dass es so ausschaut, also, das kannst du nämlich nicht machen. Du kannst nicht sagen, ich möchte jetzt so ausschauen wie ein Boxer, aber es muss nur so ausschauen. Nein, du musst wirklich so trainieren wie ein Boxer, sonst schaust du nicht aus wie ein Boxer. Das heißt, du musst das dann halt auch wirklich tun. Und das ist das, was ich vom Sport gelernt habe, dass es dort nur, da gibt es keine Diskussion, ob es schnell oder langsam ist. Da gibt es eine Stoppuhr. Und da kann keiner sagen, ich bin eigentlich der viel bessere Skifahrer als Sie, nur leider habe ich. Nein, vergiss. Zeit, wie viel? 3 Zehntel hinten? Danke. Nicht einmal die Qualifikation geschafft. Das ist dann dort die Realität, da gibt es keine, kannst du nicht Geschichten drucken. Und bei allen anderen Sachen kannst du Geschichten drucken und das Ding so dran, dass es das, was ganz geschissen ist, auf einmal super wird. Und das ärgert mich so, weil das einfach nur über Kommunikation rennt und auch aus meiner Sicht über Verblödung der Menschen. Du kannst es nur, indem du die Menschen immer mehr verblödest, dass sie jeden Schwachsinn einfach dann glauben oder nicht einmal hinterfragen. Also das, was wir in den letzten 2 Jahren erlebt haben, hat mich das auch so geärgert und bin dann auch mal auf die Straße gegangen. Weil einfach diese Art, wie das kommuniziert wurde, wie das, offenbar das Bild, die diese Texte schreibt, also ein Text schreibt ja wer. Diese Texte, die sie gesprochen haben bei der Pressekonferenz jede Woche, damit man am Samstag weiß, was man machen darf und was nicht, das hat ja wer geschrieben. Und wenn jemand so einen Text so schreibt, was hat der für ein Bild, von dem Menschen für dir das schreibt? Wenn ich ein Kinderbuch schreibe, schreibe ich das, ich weiß, das sind Kinder bis maximal 10, dann muss ich es so schreiben, ich kann keine wissenschaftliche Abhandlung schreiben, das werde ich nicht verstehen. Umgekehrt, wenn ich ein Wissenschaftler bin, werde ich so schreiben müssen, dass jeder weiß, ich bin eher ein Wissenschaftler, werde viele Fremdwörter verwenden, etc., etc. Ich muss wissen, wer ist mein Publikum. Und wenn ich mir die Texte, wie sie sich vorgetragen, wenn ich mir das anhöre, wie das vorgetragen wurde, weiß ich, die halten uns einfach für deppert. Die halten die, die das schreiben, nicht die, die das vortragen, weil die kriegen das wahrscheinlich auch nur. Die halten uns einfach für Depperte, denen man die Welt erklären muss. Jetzt kann es sein, dass sie auch teilweise ja vielleicht sogar recht haben. Ja, aber trotzdem kann man es nicht machen. Ich kann mich nicht nur aufgrund meines Amtes oder einer Position so über andere drüber stellen und über andere drüber fahren. Das kann ich nur dann, wenn die, die anders funktionieren, so eine verschwindende Minderheit sind, dass es wurscht ist. Aber wenn das eine gewisse Grenze überschreitet, dann geht das nicht mehr. Und die Rechnung kriegen sie noch. Das ist noch aber nicht durch. Aber wir sind jetzt gerade schon... Ja, weil wir über Autoritäten gesprochen haben, zusammen auf das kommen. Ja. Tief im politischen Aktivismus eigentlich irgendwo drinnen, weil du hast ja... Es hat ja wahrscheinlich auch bei dir eine Wende gegeben. Du bist eigentlich immer bekannt gewesen als Schauspieler, Kabarettist. Und was macht es dann mit dir, wenn du aber quasi dann als Schauspieler in die politische Richtung gehst? Was sagst du dazu? Weil das kann ja ausschlagen oder eine andere, weißt du, wie man? Also das. Also, ich habe meinen Beruf 20 Jahre so gemacht, wie ich gemacht habe, sage ich jetzt einmal. War kommerziell sehr erfolgreich. Der Nachteil davon ist, dass man prominent auch ist. Siehst du das als Nachteil? Na, furchtbar. Na, furchtbar, das ist schrecklich. Weil es begegnet ja keiner neutral. Bist eine Projektion. Selbst meine Eltern. Die, wenn sie mit mir geredet haben, nur über das Image von meinem, also das Bild, was sie von mir, das war das Gesprächsthema. Also überhaupt nicht mehr, ich war bei mir jetzt nicht mehr geben. Mhm. Es ist nur das. Ja. Und mir wurde eigentlich immer oft vorgeworfen, weil ich leider blöderweise mit meiner Art Theater zu machen, zuerst als Ensemble und dann allein eingerutscht bin in dieses Kabarett. Da habe ich überhaupt keinen Zugang dazu, gar nichts. Ich bin Schauspieler, der Sticken spielt, der Geschichten erzählt. Zuerst haben wir es zu vier, zu fünf, zu zweit erzählt. Dann habe ich angefangen, dieselben Geschichten alleine zu erzählen. Es geht immer um ganz banale Dinge. Ein Mensch, der ein Haus baut, ein Mensch, der Hobbysportler ist, einer, der ein GTI hat. Also ganz banale Dinge. Ich habe nie einen Politiker beim Namen genannt in meinen Programmen, habe mich nie über irgendwelche politische Richtungen, über links und rechts oder so, das ist nicht vorgekommen und das haben sie mir vorgehalten. Gerade sie müssen doch das nützen, dass man da kritisch auch und zu gewissen Themenpositionen und. Also das haben sie damals vorgehalten, dass das die nicht Presse sagen, die haben sich urgeärgert, dass einer, der über Autos redet, wahnsinnig viel Erfolg auf der Bühne hat, wenn er nicht über den Weltschmerz und über den Hunger in Afrika spricht, sondern über Autos. Man kann doch nicht über sowas als kritischer Mensch sowas, solche Themen machen. Und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht haben sie sogar recht. Das haben wir wirklich gedacht, vielleicht haben sie eigentlich recht, dass wenn man schon das Glück hat, dass einem Leute zuhören, dass man die Aufgabe hätte, ein bisschen was zurückgeben, indem man bei manchen Dingen Position bezieht. Oder öffentlich was sagt, das finde ich nicht in Ordnung, so und so und so. Ja. Und das war dann so, dass ich mir gedacht habe, okay, dann sind wir wieder beim springenden Punkt. Wenn ich was mache, mache ich es richtig. Weil auf der Bühne umstehe, im Theater und dann groß Politik machen und sagen, man weiß ja, wie es ginge und so und sich in Applaus hören vom Publikum, ja, wenn man auf die richtige Seite hinschimpft, ja, das ist leicht. Aber dann stellt er mich an die Front, dann schaut er auch, wie es nämlich wirklich ist, auf dem Spielfeld, was sie Politik bei uns nennt. Dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das. Dann schauen wir das jetzt auch, wie das ist. Aber warum? Weil man doch dann, bitte, wer hat denn die Möglichkeit? Wer hat heutzutage als Bürger in dem Land die Möglichkeit, nicht bei einer Bundespräsidentenwahl, sondern bei einer Nationalwahl zu sagen, oh, ich habe eine Idee, eine lustige, ich möchte bundesweit auf der Liste stehen. Das ist nicht so, dass du das einfach machst. Ja, das ist, das schauen wir jetzt an. Und für mich war laut der Tag, wo klar war, es wird einmal in der Geschichte der österreichischen Nationalratswahl wird stehen, meine Stimme gilt. Das wird nie wieder stehen. Du kannst nur weder ungültig wählen oder jemanden, dem du halt vertraust aus irgendwelchen Gründen oder gar nicht hingehen. Aber einfach praktisch einen Protest, eine Botschaft zu hinterlassen, die aber gültig ist, Nämlich, meine Stimme gilt, das wird es nie wieder geben. Und da habe ich gedacht, das ist eine lustige Idee, mach das. Und dann habe ich die Idee entwickelt und so und habe das gemacht. Und das ist nie mein Wahlergebnis gegangen, es war vollkommen wurscht. Ich habe das so lustig gefunden, wie ich in die Wahlzelle gehe. Ja, ich, der schon sehr lange ungültig wähle, also ich gehe hin, aber wähle halt ungültig, weil ich mit dem Angebot nicht wirklich zufrieden bin, was da gibt, weil ich mich da nirgends finde bei dem. Und haben wir gedacht, schau, da steht ja was, das ist was, wo ich sage, ah ja, heute gibt es meine Stimme. Und da wird nicht im Balken stehen, ungültig waren so und so viele, sondern wird stehen, die Partei, meine Stimme gilt, haben so und so viel. Das waren die ungültig, ein Teil der ungültig Wähler. Und das war das Projekt. Also hat nichts mit wirklich jetzt in der Politik was zu tun, also, sondern einfach nur, um vielleicht einmal aufzuzeigen, was ist das überhaupt, was wir Demokratie nennen? Was sind Parteien? Was machen die eigentlich? Für wen arbeiten die? Für wen ergreifen die Partei? Warum brauchen wir überhaupt eigentlich nur Parteien? Woher kommt das? Also, da könnte man so viele Fragen stellen, aber man braucht es jetzt eh nicht mehr stellen, weil es passiert eh, es zerfällt ja alles. Die ganzen alten Strukturen, mit denen ich, meine Eltern noch aufgewachsen, das gibt es alles nicht mehr. Weil es war, wenn wir Österreich nehmen, haben sich zwei Parteien, also zwei Blöcke, die noch in die 30er Jahre im Gemeindebau aufeinander geschossen haben, muss man auch dazu sagen, haben sich das Land aufgeteilt. Haben überall eine Leitsitzung gehabt, haben sich das Land aufgeteilt. Und dann hat es noch die alten Nazis, die paar mit 2% oder was die man beteiligt, das war's. Damit war Ruhe im Land. Und plötzlich hat angefangen, was zum Arbeiten. Und jetzt ist es die. Also der Umbruch für mich war die vorige Bundespräsidentenwahl. Das war für mich das, wo man gesehen hat, was ist. Weil das, was nach außen getragen wurde in der Diskussion, war ja dann, das Land ist polarisiert, weil der eine ist der Van der Bellen und der andere ist der Herr Hofer. Nein, weil das Land schon lange vorher polarisiert war, ist das eine der Van der Bellen und das andere der Herr Hofer. Und der rote und der schwarze Kandidat kommt nicht mehr vor. Also nicht das, man hat Ursache und Wirkung, glaube ich, ein bisschen vertauscht. Weil das, was jetzt passiert, es gibt sehr viele Leute, die merken, es geht sich nicht mehr aus. Und dann gibt es die, die merken, es geht sich gerade noch aus und ich muss das bewahren. Also die, für die es sich noch ausgeht, die müssen alles tun, damit es so bleibt, wie es ist. Und die, die schon weg sind, die schreien natürlich, logischerweise. Und diese Kluft, die wird immer größer und immer massiver. Wenn man das schon angeschaut, wie auf die Demos war, bei den Maßnahmen gegen Demos, wenn man das angeschaut, zweimal auf einer Bühne durch das Gerät, ich sage immer, tu das, was nicht hören wollen, das ist auch so ein Konzept in meinem Leben. Du musst immer, wenn du irgendwo bist, wo eine gewisse Klientel ist, mit einem gewissen Weltbild, kannst du nicht hingehen und das bestätigen. Du musst denen total dagegen reden. Nur so macht es einen Sinn, sonst passiert ja nichts. Und was du immer wieder bestätigst, kann wieder, dann ist es Realität. Aber da hast du ja, sehr viel Kritik geerntet, dass du da dort warst. Von nein, nicht nur, über total viel Lob von der anderen Seite bekommen. Ey, aber wie gehst du damit um, wenn du da quasi bei einer Impfdemo dort bist? Also, na, wie ich damit umgehe? Ja, also nein, was das dann. Man positioniert sich auf eine gewisse Art und Weise und mit dieser Positionierung, das gefällt manchen und gefällt manchen einfach nicht. Naja, das ist auf der Oberfläche, aber da gibt es ja nicht ein Ja oder Nein. Dieses Thema ist so vielschichtig. Da gibt es entweder, bist da oder da. Bist für uns oder bist für die anderen. Und das ist das Problem, was wir haben. Dass wir aus einem Sachthema, was man wirklich total diskutieren könnte, das geht bei vielen Themen, die jetzt Themen sind, das kann man wirklich, kennt man total sachlich, aber es hat keiner mehr Lust, irgendwas sachlich zu thematisieren oder darüber zu reden, weil die Zeit auch nicht da ist. Es reicht, wenn du das Gegenüber, wenn du weißt, das hat eine andere Meinung, brauchst du nur das Gegenüber niederzuhacken. Und dem irgendwas umhängen, was jetzt gerade ist. Und das machen beide Seiten, also nicht nur von einer Seite. Nur was ich sagen und was ich gemacht habe, ich habe mich dann einmal am Ring gestellt, weil dieser ganze Zug gegen den Uhrzeigersinn des Rings, sind die dann marschiert. Ja? Und da bin ich sicher dreiviertel Stunden gestanden, solange das dauert, bis alle vorbei waren. Und ich habe mir das angeschaut, nämlich das, was ich immer mache, Menschen anzuschauen, was sind das für Leute? Ja? Und ich sage jetzt einmal, ein Großteil derer, die an mir vorbeigegangen sind, sind die, die schon verloren haben. Also, die gehen nicht nur wegen den Maßnahmen oder weil sie Impfgegner sind. Die gehen, weil es ein Aufschrei ist, wir haben schon verloren. Und die wissen das, die spüren das. Und da gibt es immer mehr. Und irgendwann einmal fängt das vielleicht an ins Kippen an. Also, das wird jetzt wirklich, ich glaube, dass wir auf eine sehr, sehr aufregende Zeit zusteuern. Also wo sie wirklich wahnsinnig viel jetzt in irgendeiner Richtung bewegen. Es wird sie jetzt klären, weil es eben sie auflöst, weil es nicht mehr so zu die Geschichte, die darüber erzählt wird, ist nicht mehr haltbar. Ja. Und das war vielleicht das Positive an dieser Pandemie-Geschichte und den Maßnahmen und allem, was passiert ist, dass da jetzt was in Bewegung gekommen ist und dass es so sichtbar ist, dass das, was eh schon da war, jetzt aber noch so richtig sichtbar ist. Ja. Ich würde gern erstens einmal sagen, dass wir da jetzt seit eine Viertelstunde reden, das heißt, wir sind über der Zeit und ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, weil dir kann man lang zuhören und vielleicht hätten wir es doch als 2 oder 3 Stunden Format konzipieren müssen, weil ich glaube, du könntest das gut füllen. Ich wollte nur mal kurz als zeitliche Marke uns sagen. Ja, nein, passt schon. Das andere, was ich sagen wollte, ist, du hast jetzt am Ende gesprochen über so, was kommt vielleicht in einer möglichen Zukunft und oft denke ich dann in so einer Situation, ich habe ein Patenkind, die ist jetzt nächste Woche 17 und hat ja noch hoffentlich ihr ganzes Leben vor sich. Und wir reden sehr viel über alle Themen, die da sind. Und du hast auch eine erwachsene Tochter mittlerweile. 21, ja. Genau. Und redest wahrscheinlich mit dir auch über viele Dinge. Und mit dem Wissen, das du heute hast, mit der vielen Erfahrung, was sind so Themen, die du, auch wenn es vielleicht komisch ist, wie ich sage, aber was ist was, was du denkst, hey, da kann man jungen Menschen auch nochmal was mitgeben, bezüglich Vertrauen, bezüglich an sich glauben, weißt du, du gehst in den Wald, was für mich, ich hätte Angst, du hast nicht Angst, für dich ist selbstverständlich, aber was kann man da mitgeben, auch wenn die Jungen vielleicht sagen, ja, brauchst man gar nichts mitgeben, gib mir Geld. Auch verständlich. Zuversicht. Ja, also genau. Ich glaube nicht, dass es jetzt wirklich die Aufgabe ist von jemandem, der jetzt fast 60 ist, an 20-jährigen Menschen zu sagen, was er jetzt zu tun hat oder was man glaubt, was jetzt richtig ist. Das wissen die schon selber, weil ich mit 20 auch gewusst, ich habe nicht vom Vater sagen lassen müssen, sondern von irgendwem, wo es jetzt eigentlich richtig ist. Es kommt dann erst wieder eine Phase in deinem Leben, dann später, wenn du ein bisschen gesettelt bist und so, weißt, was du nicht willst, zumindest, aber immer noch nicht weißt, was du willst, dass du dann anfängst, vielleicht Bücher zu lesen. Auch ältere Bücher, die schon vor einige Jahrhunderten geschrieben sind und so, und dann einfach dein Bild der Welt ein bisschen korrigieren kannst oder sie zumindest erweitern kannst. Das kann ich jedem auf die Reise mitgeben. Du wirst auch auf das stoßen, was dann vielleicht mehr Substanz hat als diese ganze blinke Welt, in der du jetzt gerade drinnen bist. Du wirst sehen, dass es vollkommen bedeutungslos ist, dass es Sachen sind, die sind nicht modern oder unmodern oder die sind vollkommen zeitlos, weil es ist immer richtig. Wenn du einen Seneca heute liest, ja, und er schimpft über die Jugend von heute, ja, was hat sich geändert? Nichts, es ist egal. Ja. Aber meine Tochter, natürlich weiß jetzt auch nicht, was tun soll, weil sie ist 21, nicht? Die hat maturiert im 20er Jahr, ja, und wenn sie mich jetzt fragen, wie du jetzt, tut es eh nicht, aber wenn sie mich fragen, du, ich weiß nicht, was soll ich jetzt machen, sage ich, ich weiß es nicht. Ich weiß, was ich mache, aber ich kann nicht an 20-jährigen Menschen sagen, was du machen sollst. Ich habe meinen Plan B, den habe ich. Für mich ist alles gut. Wurscht, was jetzt kommt. Es ist sowieso immer alles gut. Aber jetzt zu sagen, denen, puh, schwer. Also, aber es ist nicht mehr, noch mal, es ist nicht meine Aufgabe. Die werden ihren eigenen Weg gehen. Warum ist bei dir immer alles gut? Hast du gerade so artikuliert? Ich denke, das möchte ich auch sagen können. Was? Weil es Dinge gibt, die ich nicht verändern kann. Wenn ich erkenne, ich kann das jetzt nicht verändern, dann ist das so. Das ist der Strom der Zeit. Siehst du, weil ich das jetzt gesagt habe, weil auf der Demo, wo ich war, habe ich futtervotiv gekriegt, auf der Bühne bin ich aus und habe alle geschrien, warte, und da hat die übrigens, ah, Widerstand und was weiß ich, was ich geschrien habe. Und ich habe einer dann praktisch in Kürze probiert, vorhin das zu erklären. Es gibt den Strom der Zeit, kann niemand von uns ändern. Das ist einfach der Strom der Zeit. Ja? Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du schwimmst mit dem Strom oder du schwimmst dagegen. Also meine Phasen des Lebens waren die Jahre der vollkommenen Orientierungslosigkeit. Das ist das Kind, wo da erst wer Orientierung geben muss und du für jede Orientierung dankbar bist und sagst, ah, Gott sei Dank, jetzt weiß ich. Ja? Und 12 ist Mittagessen. Dann kommt die Zeit bei meinem Leben, auch wenn nach außen ich der kritische Kabarettist, wo ich vollkommen mit dem Strom geschwommen bin, weil das Mantra war mehr. B, bessere Quoten, mehr Zuschauer, mehr Erfolge, bla bla, das war so ein Ding. Und dann kam die Phase, wo man dachte, ui, das ist immer mitschwimmen, immer mit Strom, wo es unterscheidet mich dann von den anderen, und die Umkehrung gemacht habe, jetzt schwimmen wir eine Zeit lang gegen den Strom. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, Moment einmal, es ist scheißegal, ob ich mit dem Strom schwimme oder gegen den Strom, ich lasse mich noch immer vom Wasser tragen. Weil auch die, die gegen den Strom schwimmen, ja, erleichtert das Wasser das Fortbewegen, weil sie ja getragen werden. Und ich habe gesagt, okay, und ich mache jetzt das, was am geschissensten ist. Ich schwimme ans Ufer und nass wie ich bin, stelle mich außen hin, schaue mir das von außen an und denke mir, noch, dann schwimmt es in der anderen Richtung, an mir ist wurscht. Ich kann auf meine eigenen Füße stehen. Und das ist mein Konzept. Darum sage ich immer, es ist alles gut. Es ist, ja, weil ich stehe jetzt wirklich so daneben. Ne? Aber das ist auch dank meines Alters, weil eigentlich vieles schon erledigt ist und ich muss auch nichts mehr. Ich muss nichts. Wenn sie mich ausladen jetzt irgendwo, sie können nicht mehr bei uns spielen, sie dürfen nicht zu der Filmpremiere, weil wer mit Nazis marschiert, hat bei uns nichts verloren. Da weiß ich alles. Schau, ich sage, ja, ist gut. Ja, dann ist es, ich habe keine Notwendigkeit, dass ich bei irgendwas dabei bin. Die gibt es nicht. Weil ich ja im Wald gut zurechtkomme. Ja, und große Erfolge hast du sowieso schon gefeiert. Eigentlich. Ja, aber das ist auch wurscht. Das ist das mit den großen Erfolgen, ja, was kann man denn kaufen? Aber drum? In dem Moment hat es da viel gegeben, oder? Ich meine, nehmen wir beim Muttertag, wie du Muttertag gemacht hast. War das für dich nicht, wenn die ganz Österreich kennt und jeder schaut den Fernseher und der Thüringer, ist das nicht geil gewesen? Das ist am Anfang ist das kurz geil. Also wenn du das machst, auf einmal kennt die wer, waren sie nicht gestern im Fernsehen? Nur irgendwann wird das zu deiner Lebensnormalität und immer belastet es auch. Also darum sage ich, also meinen Beruf auszuüben, so wie ich ihn verstehe und wie ich ihn ausübe, mit der Intensität, wie ich mich auf was einlasse, das ist super. Nur ich, mir war es am liebsten, Vorstellung ist aus, ich gehe hinten bei der Tür raus und keiner weiß, wer ich bin. Mhm. Das hätte ich mir aber überlegen müssen vor 40 Jahren, nämlich dass ich als Kunstfigur auf die Bühne gehe, behaupte, ich bin das und das. Und dann schmicke ich mich an und gehe raus und keiner weiß, wer es ist. Das wäre eigentlich das gescheitere Konzept gewesen. Mhm. Aber ja, es ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Ich bin jetzt da, wo ich bin. Ja, also deine Geschichten, die du gemacht hast, waren ja immer, wie du gesagt hast, nahe Menschen. Und man hat sich damit identifizieren können. Hinterholz 8, es gibt ganz viele Heiselbauer. Zu der Zeit, wie der Film rausgekommen ist, muss ich gleich mal dazu sagen, mein Papa war ein sehr großer Fan von dir eigentlich. Also der Hinterholz 8, das war eigentlich so wie bei uns daheim ein bisschen. Und wir haben ein Hobby gehabt. Also als Familie, wir sind immer zu Heurigen gefahren. Und am Samstag, Sonntag sind wir mit der Familie halt losgefahren, irgendwo in der Umgebung. Und ich komme ursprünglich aus Würmler. Weiß nicht, ob du der Name was sagt. Sicher. Ja, genau. Und wir sind irgendwann einmal in die Gegend bei Böhmkirchen gefahren, wo ein Heurigen tut. Und da gibt es Hinterholz. Und dann gibt es Hinterholz. Und dann hat es geheißen, da wird der Thüringer irgendwo wohnen jetzt. Da haben wir uns immer halt rausgeschaut bei den Fenstern, so wie, weil ich bin aus einer Bauernfamilie und wir haben immer geschaut, da Guggerodz ist so hoch, weißt du, also so Konkurrenzrecherche. Oder wir haben geschaut, da haben wir schon das umgebaut. Und das, also das war wirklich so Beobachtung der Gegend. Und dann hat es geheißen, jetzt schaut es einmal raus, wenn es irgendwo lauter Motorrad stehen seht, oder lauter Autos, da wohnt er wahrscheinlich. Und ich bin mir nicht sicher, ob du da gewohnt hast, irgendwo war ein Motorrad, wie sind stehen geblieben. Und ich denke mir, dadurch, dass du so eine total nahbare Person bist, hat man das Gefühl gehabt, man kann das machen. Gell? Also man könnte dort stehen bleiben, man könnte dort bei dir anleiten und sagen, hey, servus, da bin ich, red mal über deine Motorrad. Aber natürlich ist das auch wahnsinnig anstrengend, kann ich mir vorstellen, wenn da immer wieder die Leute glauben, die kennen einen und so weiter. Man weiß nicht, wie geht es dir damit? Na, da hast du vollkommen recht. Das ist das, was mir eigentlich auffällt, dass wir die Leute grüßen, wenn wir uns kennen, wo sie mich noch nie gesehen haben. Ja, ja, servus, was machst denn du da? Und so. Ja. Also, wenn ich einer von einer bin, sozusagen. Ja. Aber das ist auch das, wie weit ich bin. Ich habe nie den Ansatz gehabt, okay, jetzt bin ich ja eigentlich berühmt, jetzt muss ich woanders hinziehen und jetzt muss ich das eigentlich ein Haus in der Toskana, wäre auch super, oder das. Oder jetzt doch einen BMW kaufen. Das bin nicht ich. Ich habe einen Dacia. Ich fahre jetzt mit einem Dacia umeinander und das ist mir wurscht. Also das bin überhaupt, also ich brauche dieses Ganze, also was mich so an meinem Leben irgendwann gestört hat, in der Phase, wo man so sagt, das war so der Höhepunkt der kommerziellen Karriere ist, dass ich mit so viel unnötige Sachen auch beschäftigt war und eigentlich das, was ich so gern mache, nämlich auf der Bühne stehe oder vor der Kamera spielen, ins Hintertreffen kommen ist, weil dann bist du bei der Sendung eingeladen und du bist Gast, der will sich mit dir treffen und so. Und ich habe dann da, und bei dem Essen bist du eingeladen und da ist die Programmpräsentation und da bekommen sie einen Raum mit, dann steht dort unter lauter Leute, wo man denkt, was mache ich bei dir, da gehöre ich ja überhaupt nicht hin. Und ich mir gedacht, wie komme aus der Nummer raus? Wie komme aus der Nummer raus, dass ich mir das alles erspare, aber trotzdem das weitermachen kann, was ich will? Weil klar, ich hätte gesagt, okay, also ich höre jetzt auf zum Theater spielen und überhaupt, weil das, ich ziehe mich jetzt zurück auf eine Almhütte. Und ja, das wollte ich, ich wollte ja weiterspielen. Und das einzige Konzept, was mir eingefallen ist, ich ändere das, was ich auf der Bühne mache, so radikal, dass ich mir nicht mehr auf die Schulter klopfe und sage, Vater, du bist leibend, sondern ich sage, das ist Arschloch. Und das habe ich geschafft. Das ist wunderbar gelungen. Es ist jetzt so, die Essenz des Publikums ist geblieben. Das geht gut. Und sonst, so was Medien betrifft uns, also mittel uns so kann ja irgendwas mehr. Also das. Also den brauchen wir nicht, den Wahnsinn. Ich hab Gott sei Dank den Status, der Gläscher. Das ist super. Weil ist der Ruf einmal ruiniert, lebt es sich sehr ungeniert. Das ist super. Ich kann Sachen machen, die sich andere nicht trauen. Und das war mein Futter jetzt in der Pandemie-Geschichte. Ich habe einfach, wenn ich mir was da, auch wenn es falsch ist, was ich mir gedacht habe, ich habe es wenigstens gesagt, weil ich mir nicht gedacht habe, was ist, wenn ich das jetzt sage? Es ist mir wurscht. Aber die anderen haben sich alle angeschissen, dass sie Nachteile haben, das ist einfach das Falsche, wenn man möchte auf der richtigen Seite sein. Ja, das ist aber dann ein Privileg in dem Fall. Ne? Das ist ja total, weil ja. Das wollen wir irgendwie ja. Erarbeitet. Ich hätte auch in der Arschgasse sein können, dass ich angewiesen bin, dass ich beliebt bin. Dass mein Geist, er muss beliebt sein, sonst wäre ich unglücklich. Und das bin ich aber nicht. Ich muss nicht beliebt sein. Ich muss jetzt niemandem recht machen. Eigentlich. Wie viel besser könnte ein Schlusswort sein? Ja, es gibt noch eine Kleinigkeit von uns, bevor du jetzt gehst, das haben wir jetzt noch hinten angereiht. Naja, du hast einen Film gemacht, der heißt Muttertag. Ja. Der hat uns alle stark geprägt, dieser Film, und deswegen kriegst du jetzt ein kleines Muttertagsgeschenk. Ach so, okay. Also. Ja. Also, als Mutter braucht man immer Blumen oder was? Sicher. Ja, super. Blumen, die kannst du dir in deinen Garten einpflanzen, was auch immer. Dankeschön. Schau dir das an. Ja, okay. Ja. Vom Obi extra. Ja, super. Wirklich. Ja. Und dann kriegt man als Mutter immer irgendwie Süßspeisen. Oh, also, du hast, ja, ich weiß, also du schaust jetzt stark auf deinen Körper, das ist eh vegan und alles Mögliche. Aber ich habe da statt dass du da irgendwelche Kerzen aufkriegst, kriegst du Zündkerzen dazu. Oh, super. Sind nur symbolisch, ich weiß nicht, ob du einen Rosenmacher hast, wo die eine passen. Also eins Rosenmeerkerzen. Schau dir das an. Rosenmeer habe ich, nicht? Was haben sie für ein Bosch? Ah. Schau es dir an, sonst gebe ich dir die Rechnung mit, du nein, kannst das beim Scones umtauschen. Nein, das ist schon super. Zündkerzen kann man immer brauchen. Ja. Und pull die nicht auf, Hustinettenbär, war ein wahnsinnig toller Spruch. Es hat nirgends Hustinetten gegeben, deswegen haben wir gedacht, die nehmen da einfach Hustenbonbons mit einem Bär drauf. Dankeschön. Ja. Herzlichen Dank. Ja. Gerne. Ja, gut, dass ich einen Rucksack mit habe. Ich habe auch eine Tasche für dich. Also. Ich wusste, vielleicht kommst du mit dem Zug und du musst... Nein, ich bin jetzt Hust, das geht schon alles gut. Okay. Ja, dann würde ich sagen, danke für deine Zeit und für deine Geschichten und für die Einblicke. Ja. Ja, gerne, ja. Ich bin mir immer das Gefühl, dass ich dann über die Leute so drüber fahre, weil ich so viel dann zum Sagen habe. Na, wir sind nicht unbedingt da, damit die Keva und ich reden. Also wir haben tatsächlich Gäste da. Wir wollen ja wissen, wer du bist und was du so denkst gerade. Ja, das hat sehr passt, ja. Ja, das hat auf jeden Fall passt. Ja. Schön, wenn ein Interview nicht zum Gespräch verkommt, oder wie sagt man? War super, ja. Super. Passt, danke schön. Danke dir. Danke. Philipp, wir haben ein paar Sekunden überzogen. Audiamo Plus. Wir hören uns.